Jetzt geht's weiter in der zweiten Stunde. Ein spannendes Thema, das uns beschäftigt. Das Thema Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Wir beschäftigen uns damit, was die Bibel sagt über dem, was in den letzten Tagen passieren wird, bevor tatsächlich das endgültige Ende kommt dieser Erde und dieses Himmels und dann ganz am Ende, und das ist das Ziel von allem, Offenbarung 21 und 22, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wie viele von euch freuen sich schon auf den neuen Himmel und die neue Erde? Halleluja, preist den Herrn. Amen. Aber bis es soweit ist, sind wir noch eine Strecke unterwegs und wir sind gerade dabei, uns mit dieser interessanten Periode zu beschäftigen, in der wir jetzt noch nicht sind, aber die nach der Entrückung der Gemeinde beginnen wird. Es ist die Periode der sogenannten großen Bedrängnis oder großen Trübsal, eine siebenjährige Zeit, die an dieses Zeitalter, in dem wir jetzt sind, anschließen wird. Es ist ein anderes Zeitalter als unser jetziges. Ihr könnt doch mal gerade die Folie zu den Zeitaltern an die Wand werfen. Es gibt verschiedene Zeitalter, in denen Gott in unterschiedlicher Art und Weise wirkt. Zum Beispiel das Zeitalter des Alten Bundes und dann eben das Zeitalter des Neuen Bundes, in dem wir jetzt leben. Und dann anschließend daran das Zeitalter der großen Trübsal. Und wir haben schon gesehen, das letzte Mal in diesem Zeitalter der großen Trübsal ist es so, dass Gott sich in besonderer Weise als Richter erweist und der Teufel in besonderer Weise Macht hat, weil die Gemeinde Jesu zuvor entrückt wird. Und damit der Heilige Geist für eine Zeit lang dieser Erde fast zum großen Teil wie entzogen wird. Und deswegen kommt es zu dieser Verdichtung. Ich sag's mal so, diese große Trübsalzeit, diese Bedrängnis ist eine Verdichtung von Wirken des antichristlichen Geistes und anderer dämonischer Mächte, die bereits jetzt in diesem Zeitalter am Wirken sind, aber sich nicht im vollen Maße entfalten können, weil der Heilige Geist einfach noch hier ist, in der Gemeinde wirksam ist und das Zeitalter der Gnade einfach von Gott bestimmt ist, dass noch so viele Menschen wie möglich in diesem Zeitalter errettet werden. Aber in diesen sieben Jahren werden sich einfach die Dinge, die Pläne, sage ich mal, des Teufels werden sich offenbaren in ihrem vollen Maß. Sie werden ihre volle Entfaltung bekommen. Ja, es wird sich alles so verdichten, es wird sich auf Personen verdichten, was du jetzt nur im Geist wahrnehmen kannst, wird sich auf einzelne Personen verdichten und alles wird einfach zu einem Höhepunkt kommen in diesen sieben Jahren. Und wenn wir uns diese Zeit der sieben Jahre anschauen, dann können wir auch bereits jetzt in diesem Zeitalter, in dem wir sind, Dinge davon lernen, weil uns diese Zeit auch jetzt schon Vorschatten sozusagen vorausliefert. Ja, die Zeit der Trübsal liefert Vorschatten voraus. Wir sind noch nicht in der Zeit der Trübsal. Wir sind auch noch nicht durch die Zeit der Trübsal durch, sondern die kommt noch. Aber die, die jetzt an Jesus glauben und die jetzt mit Jesus gehen, die werden vorher weg sein. Preist den Herrn, sie werden in die Luft entrückt werden. Halleluja. Danke, Jesus. Und sie werden bei Jesus sein in dieser Zeit. Aber es wird trotzdem auch in dieser Zeit natürlich dann auch wieder Christen geben, denn es wird auch in dieser Zeit noch möglich sein, sich zu bekehren. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass in dieser Zeit zum einen ja gewaltige Gerichte passieren auf der Erde und dämonische Aktivitäten. Ihr könnt mal die Folie mit den sieben Siegeln könnt ihr mal an die Wand werfen. Das ist der erste Teil der großen Trübsal. Das wird beschrieben im Buch der Offenbarung, Kapitel 8 bis 11, beziehungsweise nein, falsch, 6 bis 11, so Kapitel 6 bis 11, wird diese erste Hälfte der großen Trübsalzeit beschrieben. Ja, wir sind gerade dabei, in diesem Thema große Trübsal uns die Offenbarung anzuschauen, weil die Offenbarung ist die Hauptquelle für dieses Thema. Da sind die Hauptinformationen zu dieser Zeit drin. Es gibt aber auch andere wichtige Stellen, zum Beispiel Matthäus 24, da kommen wir heute auch nochmal kurz hin. Oder auch Daniel 7 wird einiges vorgeschattet, Daniel 11, also im Propheten Daniel findest du auch einiges über diese Zeit, aber das Wesentliche findest du in der Offenbarung. Und die Offenbarung beginnt ja, wie wir das letzte Mal gesehen haben, mit drei Kapiteln Ermutigung und Ermahnung und Warnung und Hinweise für die Gemeinde und geht dann weiter in Offenbarung Kapitel 4 und 5 mit der Schau des Thronsaales, dem was im Himmel passiert und endet dann damit, dass die im fünften Kapitel endet es damit, dass Jesus, das Lamm Gottes, das Buch mit den sieben Siegeln öffnet. Und mit dieser Öffnung der sieben Siegeln beginnt diese große Trübsalzeit, beginnen diese letzten sieben Jahre. Es wird im Himmel ausgelöst. Wir haben es letzte Mal schon gesehen, die Gemeinde ist da bereits im Himmel, aber es wird vom Himmel her ausgelöst, hier auf der Erde. Und das Erste, was passiert, sind diese sieben Siegelgerichte. Ja, wir haben sie uns das letzte Mal im Detail angeschaut, ich gehe nicht näher drauf ein. Mit dem siebten Siegel geht's dann los mit den sieben Posaunen. Ja, beim siebten Siegel wird die erste Posaune gleichzeitig geblasen. Das heißt, es geht dann weiter mit den sieben Posaunen. Wir können also gleich zu den sieben Posaunen schalten. Ja, das sind die sogenannten Posaunengerichte. All das findet innerhalb von 3,5 Jahren statt. Ja, wir haben uns das letzte Mal das angeschaut. Da ist alles dabei, was es so gibt an gruseligen Sachen: Hagel, Feuer, Blut, Feuerflammen, der Berg fällt vom Himmel, könnte ein Meteorit sein. Ein Stern namens Wermut. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Tschernobyl Wermut heißt. Ja, es ist sehr interessante zeitgeschichtliche Konnotation hier. Und dann schlussendlich bei der sechsten Posaune dann die sogenannten apokalyptischen Reiter. Also man sieht, da ist auch eine Steigerung drin. Das ist eine Steigerung von Gerichten und eine Steigerung auch von dämonischer Aktivität drin. Und gleichzeitig aber schon in der ersten Hälfte der großen Trübsal, während diese gewaltigen Gerichte alle passieren, auch Heuschrecken, Plagen und so weiter. Wir haben uns das letzte Mal das alles ja angeschaut, die einzelnen Dinge. Wenn du das nicht gehört hast, kannst du es nochmal hören zu deiner persönlichen Erbauung. Preis den Herrn. Ja, nein, es ist im Endeffekt, es ist trotzdem erbaulich, auch wenn diese Gerichte natürlich an sich natürlich nicht erbaulich sind. Aber was Gott uns dadurch nachher sagen will, ist im Endeffekt immer erbaulich und ermutigend. Aber während diesen Gerichten, genau da war ich jetzt gerade, während diese ganzen Gerichte passieren, passieren gleichzeitig auch gewaltige Zeichen von Gott, was wiederum dazu führt, dass sich auch innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Menschen bekehren. Ja, es ist sozusagen eine Zeit extremer Dichte, große Finsternis, aber gleichzeitig leuchtet auch große Herrlichkeit auf. Ja, wir haben das letzte Mal davon gesprochen, zwei Zeugen treten auf. Ja, zwei übernatürliche Zeugen, in denen sich der prophetische und der apostolische Dienst oder auch vom alten Bund her der prophetische und der priesterliche Dienst sozusagen oder der königliche Dienst verdichten. Ja, Mose und Elia sind hier die Klänge an diese zwei Propheten, ja, gleichzeitig aber auch der apostolische und der prophetische Dienst. Ja, sie treten auf in gewaltiger Vollmacht. Sie haben gewaltige Vollmacht, tun gewaltige Zeichen und dadurch werden viele zu Jesus kommen. Und es steht auch geschrieben in der Offenbarung, dass diese ersten 3,5 Jahre, also während diese große Trübsal alles im Gang ist, Hagel, Feuer, Blut und so weiter, all diese Dinge geschehen. Wir haben es letzte Mal gesehen, etwa 50% der Menschheit kommen ums Leben bereits in dieser ersten Hälfte der großen Trübsal. Aber während das alles passiert, ist es eben gleichzeitig so, dass diese beiden Zeugen von den dämonischen Mächten nicht angetastet werden können. Es steht explizit drin, sie sind nicht antastbar. 3,5 Jahre lang können sie völlig frei wirken. Nach 3,5 Jahren wird dann der auftretende Antichrist sie erstmal töten, aber mit der Konsequenz, dass sie wieder aufstehen werden von den Toten, was wieder natürlich ein gewaltiges Zeichen, das musst du dir vorstellen. Ich meine, da ist echt was geboten. Ja, das gibt's kaum in irgendeinem Science-Fiction-Film, was du da geboten kriegst in dieser Zeit. Und die stehen wieder auf von den Toten und dann fahren sie vor aller Augen in den Himmel auf. Ja. Das führt natürlich dazu, dass viele Menschen zu Jesus gezogen werden während dieser ersten Hälfte der großen Trübsal. Parallel dazu wird Jerusalem und das Volk der Juden eine starke Bedrängnis bereits erleben. Also da wird bereits sehr starke Bedrängnis sein. Das heißt, Jerusalem wird zertreten werden 3,5 Jahre lang. Ja, starke Bedrängnis in dieser ersten Hälfte. Gleichzeitig aber nimmt die Zahl der Christen wieder rapide zu bis zur Mitte der großen Trübsal. Bis dann eben mit der Auferstehung der zwei Zeugen das sogenannte zweite Wehe gemäß Offenbarung 11, Vers 13 zu Ende geht. Ja, damit geht das zweite Wehe zu Ende und damit auch die erste Hälfte der großen Trübsalzeit. Ja, also mit dem Auffahren der zweier Zeugen in den Himmel geht die erste Hälfte der großen Trübsal zu Ende und damit beginnen die Ereignisse der siebten Posaune, die gleichzeitig wiederum der Beginn der sieben Zornschalen sind, und damit die zweite Hälfte der großen Trübsal. Und zu dieser zweiten Hälfte der großen Trübsal kommen wir heute, denn das ist dann wirklich, also, da wird es dann ganz, ganz richtig spannend. Denn in dieser zweiten Hälfte tritt dann gleich zu Beginn Offenbarung 13, also du liest Offenbarung 13 bis 19, das sind die Kapitel, wo die zweite Hälfte der großen Trübsal beschrieben wird. Offenbarung 12 ist eine Einschiebung, über die werde ich noch getrennt was sagen, aber wir machen jetzt einfach mal chronologisch weiter. Zweite Hälfte der großen Trübsal beginnt Offenbarung 13, endet Offenbarung 19, nochmal 3,5 Jahre, und es beginnt damit, dass sich das Tier, beziehungsweise es ist ganz offensichtlich, dass dieses Tier, und in der Offenbarung ist immer vom Tier die Rede, beziehungsweise von zwei Tieren genauer gesagt. Das Wort Antichrist findest du in der Offenbarung gar nicht, sondern das Wort Antichrist kommt aus den Johannesbriefen, da hat Johannes das mehrmals erwähnt, das Wort Antichrist. Du findest bei Paulus, findest du diesen Begriff der Mensch des Verderbens, also daran siehst du, dass es sich um eine Person handelt, nicht nur um einen Geist, sondern eine Person, also das Tier, von dem in Offenbarung 13 die Rede ist, ist nicht nur ein Geist, sondern ist tatsächlich eine Person, also dieser Geist wird sich manifestieren in einer Person, nämlich in der Person des Antichristen, ja, Paulus nennt ihn auch den Sohn des Verderbens, ja, den Mann der Gesetzlosigkeit, er tritt auf, Offenbarung 13, 1 bis 8 hast du das, und er stand auf dem Sand des Meeres, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Wer ist der Drache? Natürlich der Teufel. Ja, der Drache steht für den Teufel. Ja, der Drache, also der Teufel, ist der direkt dem Antichristen die Macht gibt. Und dann ist interessant, dann heißt es hier, er gab ihm große Macht, und dann heißt es, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Das heißt, wir sehen sogar bis, wir haben es gerade eben in der ersten Stunde gehabt, vom Kreuz bis zum Thron, bis hin zum Leiden und zur Heilung, kopiert der Antichrist den echten Christus, ja, Jesus Christus. Ja. Auch bei ihm wird eine Todeswunde. Das heißt, offensichtlich ist es sogar so, dass er kurz stirbt und wieder zum Leben erweckt wird, in dem Fall vom Teufel, ja, und dadurch natürlich umso mehr Macht bekommt. Ja. Die ganze Erde staunte deswegen hinter dem Tier her, und sie beteten den Drachen an, also den Teufel, weil er dem Tier die Macht gab, und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Das ist die zweite Hälfte der großen Trübsal, also 3,5 Jahre. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Mit anderen Worten, hier kommt es zu einer so extremen Konfrontation, dass alle, die zu diesem Zeitpunkt Jesus anbeten, tatsächlich dem Antichristen so quasi in die Hände fallen. Also er wird Macht über sie bekommen. Wir haben in der ersten Hälfte der Trübsal, sehen wir noch, dass da heißt es immer wieder, ja, verschont noch die, bis die Versiegelten soweit bereit sind und so weiter. Und dann heißt es bei diesen Skorpionen, sie sollen nicht die stechen, die versiegelt sind. Also in der ersten Hälfte findest du die Bewahrung derer, die zum Glauben kommen während dieser ersten 3,5 Jahre. In der zweiten Hälfte findest du dann tatsächlich, dass der Antichrist totale Macht bekommt. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten für die Menschen. Entweder eben sie, und da kommen wir dann noch dazu, entweder sie beten den Antichristen an, oder dann werden sie zumindest vom Antichristen in Ruhe gelassen. Es gibt dann natürlich andere Dinge, die passieren, wie die Zornschalen und so weiter, aber zumindest der Antichrist lässt sie dann in Ruhe. Oder aber sie beten den Antichristen nicht an, und dann werden sie zum großen Teil zu Märtyrern werden. Das heißt, Christsein in der großen Trübsal ist dann wirklich eine Sache 100% auf Leben und Tod. Ja. Deswegen ist es so gut, wenn du jetzt hier in dieser Zeit Jesus schon annimmst. Amen. weil dann wird's richtig heiß. Dann wird's richtig heiß. Ja, das heißt hier, wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das heißt, die, die durchgehen, das sagt das Wort auch, die, die durchgehen, also die nicht das Tier anbeten, die nicht unter sein Zeichen gehen, da werden wir gleich dazu kommen, sie werden teilhaben an der ersten Auferstehung am Ende der großen Trübsal. Viele von ihnen werden als Märtyrer sterben, aber sie werden teilhaben an der ersten Auferstehung nach der großen Trübsal und sie werden dann auch wiederum mit uns allen zusammen im tausendjährigen Reich mit Christus herrschen, das dann in Offenbarung 20 beginnt. Das kannst du nachlesen ab Offenbarung 20, Vers 1, glaube ich. Genau, ab Offenbarung 20, Vers 1. Und da siehst du es dann auch, heißt es Offenbarung 20, Vers 4, heißt es, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand genommen hatten und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Halleluja. Und sie werden dann, das werden wir dann noch sehen beim Endgericht, es werden auch diejenigen sein, die beim Endgericht eben nicht in den feurigen Pfuhl kommen, sondern eben mit all den Erlösten zusammen in das himmlische Jerusalem übergehen werden. Halleluja. Preist den Herrn. Sag mal, danke Jesus. Danke für deine Gnade. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, das ist der Antichrist. Der Antichrist hat jemand an seiner Seite, das finden wir auch in Offenbarung 13, nämlich ein zweites Tier heißt es. Und dieses zweite Tier wird identifiziert in Offenbarung 19 dann und auch Offenbarung 20 nochmal als der sogenannte falsche Prophet. Ja, wir haben also sozusagen in der Offenbarung eigentlich eine satanische Dreieinigkeit. Wir haben den Teufel, wir haben den Antichristen und wir haben den falschen Prophet. Ja. Der Teufel ist sozusagen der Gegenspieler Gottes des Vaters, der Antichrist ist der Gegenspieler von Jesus und der falsche Prophet ist der direkte Gegenspieler des Heiligen Geistes. Weil was ist die Aufgabe des falschen Propheten? Die Aufgabe des falschen Propheten besteht darin, die Menschen dem Antichristen zuzuführen. Ja, es heißt, er bringt die Menschen dazu, das lesen wir Offenbarung 13, Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Also dieses zweite Tier tut wiederum Zeichen vor dem ersten Tier. Also sie ist sozusagen wie der Herold des Antichristen. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Ja. Das heißt, das ist sozusagen der Anführer des Götzendienstes. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bringt, also dieses zweite Tier, der falsche Prophet, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Da kommen wir dann noch dazu, zur Zahl, da kommen wir das nächste Mal dazu, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Was wir heute einfach sehen müssen, ist diese satanische Dreieinigkeit zwischen dem Teufel, dem Tier und dem falschen Propheten. Ja, das erste Tier, der ist der Antichrist, steht gemeinhin, so kann man das auch aus der Offenbarung entnehmen und es wird auch gemeinhin so interpretiert, der Antichrist steht für einen politischen Machthaber. Das ist sozusagen die politische Säule der Macht des Teufels in der großen Trübsalzeit. Es steht für eine politische Persönlichkeit, der sich Gott gleich macht und der alle dazu zwingt, unter seine Herrschaft zu gehen. Der falsche Prophet steht für die Person, es wird auch eine Person sein, in der großen Trübsalzeit wird es eine Person sein, jetzt noch nicht, aber dann wird es eine Person sein, die tatsächlich, man könnte es so sagen, um diesen Vergleich zu nehmen, und da haben wir einen sehr guten Vorschatten tatsächlich bereits im Dritten Reich gehabt, ja, kannst du sagen, okay, da hatten wir den Hitler als den Antichristus, der sich selber zu Gott gemacht hat, und dann hatten wir seinen Propagandaminister. ja, genannt Josef Goebbels, ja, der sozusagen durch die Propaganda, die er gemacht hat, Hitler die Menschen zugeführt hat. Der hat die Medien instruiert, der hat sie gesteuert, der hat die Lügen sozusagen unters Volk gebracht. Der hat das Volk so konditioniert, bis sie nicht mehr anders denken konnten, als okay, der Hitler muss unser Erlöser sein. Ja, das ist die Kombination. Ja, also da ist interessant, dass du tatsächlich im 20. Jahrhundert eine so gute Analogie findest. Wenn du das Dritte Reich studierst, dann stellst du tatsächlich ganz viele Analogien fest zu diesen Dingen, die in der Offenbarung stehen. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein Zeichen, dass wir da schon so starke Personifikationen hatten. Ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass wir uns mehr und mehr dem Ende nähern. Und ich denke, das Dritte Reich war ein Wehe sozusagen, nicht in der großen Trübsalzeit, aber vor der großen Trübsalzeit, wo wir bereits einen deutlichen Vorschatten auch auf das gesehen haben, was tatsächlich bevorsteht, was der Welt bevorsteht. Und das Interessante ist, und da kommen wir jetzt auch zur Auslegungsweise der Offenbarung, und das ist mir auch wichtig, euch zu vermitteln, weil die Offenbarung wird oft falsch verstanden, falsch ausgelegt, und dann kommen teilweise die skurrilsten und absurdesten Dinge dabei raus. Und es ist wichtig, dass wir da klar sehen. Genauso wie du Analogien von Antichrist und falschen Prophet zum Beispiel im Dritten Reich siehst, nimm Hitler und Goebbels. Ja. Du kannst aber auch, das noch nebenbei bemerkt, du kannst das auch erweitern im Dritten Reich zum Beispiel, kannst sagen, ja, es war nicht nur Goebbels, sondern es war sozusagen alle die Institutionen, die Medien zum Beispiel, aber auch zum Beispiel große Teile der Kirche damals, die mit religiöser Verbrämung sozusagen diese Ideologie befördert haben. Ja. Also der falsche Prophet ist ja nicht umsonst auch ein falscher Prophet. Das heißt, es geht da auch um eine Art religiöse Figur offensichtlich. Ja? Das heißt, es ist also eine Mischung aus religiösem, propagandistischem, medialem Geist sozusagen, der die Menschen dem Antichrist zuführt. Ja? Und das Interessante ist, so genauso wie du eben im Dritten Reich Parallelen siehst zu diesem System des Antichristen, genauso haben damals Leute, die die Offenbarung damals gelesen haben, die Offenbarung wurde ja so in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben, also am Ende des Lebens des Apostels Johannes, also kurz vor 100 nach Christus. Und die Menschen, die das damals gelesen haben, die hatten durchaus auch damals aus ihrer Geschichte Ereignisse vor Augen, die sie damit in Verbindung bringen konnten. Zum Beispiel sagt uns ja die Offenbarung ganz klar, dass der Antichrist sein Bild, habe ich vorher vorgelesen, er stellt sein Bild, oder habe ich das vorgelesen? Nee, habe ich nicht vorgelesen. Habe ich es nicht vorgelesen, dass er sein Bild in das Allerheiligste stellt? Habe ich es nicht vorgelesen. Okay, ist egal. Pass auf, ich muss die Stelle noch kurz suchen. Aber es steht auf jeden Fall da. Auf jeden Fall ist ein Punkt, dass der Antichrist sein Bildnis in den Tempel stellen wird, der ja wieder aufgebaut wird in dem ersten Teil der großen Trübsal, also dann im zweiten Teil steht. Und der Antichrist wird sein Bild da mitten hineinstellen, aber nicht nur in den Tempel in Jerusalem, sondern auch inmitten der Gemeinde Jesu Christi wird er sein Bild aufstellen. Ja. Damals, die Juden, die den jüdischen Hintergrund hatten, die damals in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus es gelesen haben, als sie das gelesen haben, haben sie sofort denken müssen an ein geschichtliches Ereignis, das in den Apokryphen des Alten Testaments beschrieben ist, nämlich des sogenannten Makkabäerkriege. Ihr habt davon vielleicht schon mal gehört. Die Makkabäerkriege wurden gestartet im zweiten Jahrhundert vor Christus. Das waren jüdische Aufstände gegen den König Antiochus. Das war ein heidnischer König, und dieser Aufstand wurde dadurch ausgelöst, dass dieser heidnische König ein Zeusbild mitten in den Tempel in Jerusalem gestellt hat und dort die Juden gezwungen hat, Zeus anzubeten. Ja. Also er hat praktisch ein heidnisches Götterbild mitten in den Tempel in Jerusalem gestellt. Also die Leute, die damals die Offenbarung lasen, und die davon hörten, was da vor sich geht in dieser Endzeit, diese Leute haben natürlich sich daran erinnert, was sie, das war ja damals noch nicht so lange her, das war 150 Jahre, 200 Jahre her zu diesem Zeitpunkt, haben sich daran erinnert, aha, das ist damals ja schon mal passiert. Und interessanterweise ist es kurz drauf in einer ähnlichen Form wieder passiert im 2. Jahrhundert nach Christus, nämlich als der Kaiser Hadrian dann anstelle des Tempels in Jerusalem einen Jupitertempel aufgebaut hat. Also es war wieder eine ähnliche Geschichte. Und dann haben wir es wieder gehabt im Dritten Reich. Ich habe Fotos gesehen im Dritten Reich von Kirchen, Altären in Kirchen, also evangelischen Kirche, katholische Kirche, Altäre in Kirchen, wo die Hitlerbüste direkt auf dem Altar stand. Ja? Der Hitlerkopf, ja. Ja, also das ist genau das Entsprechende, verstehst du? Ist genau das Entsprechende. Jetzt sagst du, ja, das ist jetzt aber verwirrend. 2. Jahrhundert vor Christus, 2. Jahrhundert nach Christus, 20. Jahrhundert, überall sehen wir diese Dinge. Okay, jetzt müssen wir einfach verstehen, wie ist die Offenbarung zu lesen? Ja, manche Christen haben den Fehler gemacht und sie haben die Offenbarung versucht zu verstehen als ein Buch, das uns einfach die chronologischen Ereignisse von der Wiederkunft oder von Pfingsten bis in die heutige Zeit oder bis zum Ende einfach chronologisch sozusagen Hinweise darauf gibt, was da alles passieren wird. Und sie haben versucht, die Offenbarung auf die letzten 2000 Jahre Geschichte zu legen. Und es ist vollkommen klar, dass du in den letzten 2000 Jahren Geschichte einige Anklänge an die Offenbarung findest. Ich meine, für Luther war vollkommen klar, das Papsttum ist der Antichrist. Und es war auch nicht unberechtigt zum damaligen Zeitpunkt. Das muss man immer dazu sagen. Ja. Das Papsttum heute und das Papsttum im 16. Jahrhundert ist nicht ganz das Gleiche. Ja. Also damals war das absolut, hatte das seine Berechtigung, das so zu sehen, auch wenn natürlich es auch da eine überzogene Überspitzung war, zu sagen, der Papst ist der Antichrist. Das konnte er gar nicht sein, weil wir waren ja noch nicht im Zeitalter der großen Trübsal. Ja. Aber natürlich hat er richtig gesehen, das System, das autoritäre System des Papsttums, hatte natürlich auch Anklänge an den Antichristen. Also, was ist die Offenbarung? Ist die Offenbarung ein Geschichtsbuch, das uns chronologisch zeigen möchte, was die letzten 2000 Jahre passiert ist und was somit jetzt noch auf uns zukommt? Nein, ist es in diesem Sinne nicht. Geschichtlich ist die Offenbarung nur in Bezug auf die 7 Jahre der großen Trübsal, die aber noch nicht passiert sind. Ja, das liegt in der Zukunft. Da beschreibt es uns genau, es wird genauso passieren, wie es da steht. Aber erst, wenn dieses Zeitalter zu Ende ist, wenn die Gemeinde entrückt ist und wenn dieses neue Zeitalter der großen Trübsal beginnt, dann wird es genauso passieren wie da. Gleichzeitig aber ist die Offenbarung eben ein prophetisches Buch, ein geistliches Buch, das uns die Grundlinien die Kampflinien zwischen Licht und Finsternis im Zeitalter des neuen Bundes bereits zeigt durch die Verdichtung der letzten 7 Jahre, ja, des kommenden Zeitalters. Das heißt, dieses Buch zeigt uns diese Kampflinien und diese Kampflinien hat jede Generation von Christen seit 2000 Jahren immer wieder neu zu erkennen. Darum geht es. Die Offenbarung ist ein Buch, das nicht nur die Christen im ersten Jahrhundert ermutigen wollte, die wollte es definitiv ermutigen. Und es gab einige Sachen, wo die damals auch sofort dran gedacht haben. Wenn zum Beispiel in Offenbarung 17 von der Hure Babylon die Rede ist, die große Stadt, die sich aufbäumt und mit allen Handel treibt und alles kontrolliert und so weiter. Und da waren natürlich damals für die Christen klar, das ist Rom. Natürlich, das war der gedankliche Anklang. Ja. Heutzutage sagen Leute, ja, das ist die UN oder das ist das Weltwirtschaftssystem. Und auch da hat es Anklänge. Natürlich, manche sagen, ja, die EU, auch da gibt es Anklänge. Ja. Aber es ist nie die Identifikation, die hundertprozentige Identifikation. Trotzdem hat es, und das sind jetzt die Ebenen, auf denen du die Offenbarung verstehen kannst. Ihr könnt jetzt mal die Folie machen mit den Bedeutungsebenen der Offenbarung. Ja. Bedeutungsebenen der Offenbarung sind im Wesentlichen 3 Ebenen, in denen du Anklänge in der Offenbarung immer findest. Und zwar aus der Perspektive des Schreibers der Offenbarung. Zum einen findest du immer historische Anklänge. Ja, also da habe ich einige genannt, die damals für die Leute schon historisch waren. Zum Beispiel der König Antiochus, der die Zeus-Figur in den Tempel in Jerusalem gestellt hat. Das war ein historischer Anklang. Das war für die Leute damals schon Vergangenheit. Historisch heißt einfach für den Schreiber der Offenbarung bereits Vergangenheit. Also waren Dinge in der Vergangenheit, wo die Leute damals gesagt haben, oh, das klingt ja genau so. Genau das Gleiche, wenn davon die Rede ist, dass Jerusalem 3,5 Jahre zertreten wird. War natürlich sofort im Jahr 95 nach Christus, klar, 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört von den Römern. Der jüdische Krieg dauerte 3,5 Jahre etwa. Nicht die Belagerung Jerusalems übrigens, das ist ein kleiner Unterschied. Also das stimmt nicht überein. Ja. Da haben wir dann wieder die Auslegung heute auch von manchen Leuten, die sagen, ja, die große Trübsal ist eigentlich bereits zur Zeit des jüdischen Krieges erfüllt worden, weil damals ist ja Jerusalem bereits 3,5 Jahre zertreten worden. Es stimmt so erstens nicht, weil Jerusalem wurde nicht 3,5 Jahre zertreten, sondern die Belagerung von Jerusalem hat nur ein paar Monate gedauert. Der jüdische Krieg hat etwa 3 Jahre oder 4 Jahre gedauert, je nachdem, wie lange man ihn auch sehen will. Masada hat ja noch ziemlich lang durchgehalten. Das sind natürlich Anklänge, aber es ist eben nicht 1:1. Manche kommen dann zu dem Schluss und sagen, ja, die große Trübsal liegt schon hinter uns, weil das ist, bezieht sich ja auf den jüdischen Krieg. Das sind dann die sogenannten Postmillenaristen. Wir hatten es das letzte Mal davon. Wir sind Prämillenaristen. Die Postmillenaristen, das sind die, die glauben, dass die große Trübsal bereits hinter ihnen liegt und wir bereits im 1000-jährigen Reich angekommen sind. Ja, das passt aber nicht damit zusammen, dass im 1000-jährigen Reich der Satan gebunden ist. Das können wir jetzt so noch nicht feststellen, dass er schon völlig gebunden ist. Ja. Aber das hängt damit zusammen, es kommt daher, dass es eben diese historische Ebene gibt in der Offenbarung. Die historische Ebene, Anklänge an historische Ereignisse, die damals die Leute bereits erlebt hatten. Ja. Wenn wir aber beginnen und die Offenbarung nur als historisches Buch auszulegen, dann wird's schief, weil eben die Offenbarung von den 7 Jahren der großen Trübsal redet, die noch vor uns liegen und die jetzt schon ihre Schatten vorauswirft. Wenn wir sie so lesen als ein Buch über vergangene Ereignisse, nur über vergangene Ereignisse, dann wird die ganze Auslegung schief. Und das ist genau das, was bei den sogenannten Postmillenaristen passiert. Da wird die ganze Auslegung schief und sie glauben dann, okay, ist alles schon hinter uns, ganze große Trübsal schon hinter uns. Ist aber nicht so, sondern das sind einfach die historischen Anklänge, die in der Offenbarung drin sind. Genauso finden wir in der Offenbarung aber eben auch zeitgeschichtliche Anklänge, sprich Anklänge an Ereignisse oder Situationen, die genau zu dem Zeitpunkt, als die Offenbarung geschrieben wurde, aktuell war. Eben, ich habe es noch nicht gesagt, ein Beispiel, aber das war zum Beispiel sehr stark damals, aktuell, der sogenannte Kaiserkult, ja, zu dem die Christen gezwungen wurden, dem Kaiser zu opfern als einem Gott. Ja. Und wenn die Christen damals Offenbarung 13 gelesen haben, wo davon die Rede ist, dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der das Zeichen des Tieres annimmt oder der das Tier anbetet, ja, dann war für die klar, okay, das ist der Kaiserkult. Ja. Wir werden gezwungen, es gab ja 2 Möglichkeiten damals für die Leute, entweder Tod oder den Kaiser anbeten. Ja. Und für die Leute war aber klar, wir können den Kaiser nicht anbeten, weil nur Jesus ist Gott. Also war für sie klar, hier sind wir in einem Kampf auf Leben und Tod an diesem Punkt. Und damit konnten sie natürlich die Offenbarung in Verbindung bringen. Und sie wurden in ihrer Zeit ermutigt, durchzuhalten. Sie wurden ermutigt, damals ihren Stand einzunehmen und zu sagen, nein, wir opfern dem Kaiser nicht. Also Räucherstäbchen an sich sind ja neutral. Das ist immer wichtig zu verstehen, weil das verstehen auch viele nicht, wenn es um das Zeichen des Tieres geht. Sie denken, das Zeichen des Tieres ist ein Chip. Aber weißt du, das Zeichen des Tieres kann kein Chip sein, weil ein Chip an sich ist erstmal eine neutrale Sache. Verstehst du? Das Zeichen des Tieres muss ein Geist sein. Es geht darum, unter welchen Geist beugst du dich. Also der Teufel hat nichts davon, dass du irgendwo einen Chip hast. Was er tun kann, natürlich unter einem entsprechenden System, er kann den Chip benutzen, um die Menschen zu kontrollieren und dann zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ihr nicht dem Kaiser opfert, dann werdet ihr mit eurem Chip nicht freigeschaltet und dann könnt ihr nicht mehr kaufen und verkaufen. Also wenn du zum Beispiel in China einen Chip einoperiert bekommst, wo sie dich genau überwachen, welche Aktivitäten du machst und wo sie jeden deiner Schritte überwachen und wenn sie dann noch einen Chip haben, wo sie dich freischalten oder ausschalten können, dann kommst du dem Szenario schon wieder näher. Aber dann geht es darum, dann geht es nicht um die Frage, ob du den Chip hast oder nicht hast, sondern es geht darum, letztendlich wird sich's daran entscheiden, ob du dich unter den Geist beugst und dann kann natürlich der Chip für dich bewirken, dass du Schwierigkeiten kriegst. Weil du dich nicht unter den Geist des Antichristen beugst. Entscheidend ist aber nicht, dass du nicht den Chip hast, sondern entscheidend ist, dass du dich nicht unter den Geist beugst. Verstehst du? Verstehst du den Unterschied? Der Chip ist kein Geist. Ja. Genauso geht es auch nicht um Impfung oder Nichtimpfung. Verstehst du? Eine Impfung kann nicht das Zeichen des Tieres sein. Sondern es geht um einen Geist. Das heißt, sie bringen, der falsche Prophet bringt die Menschen dazu, das Tier anzubeten. Das heißt, es geht darum, wem gibst du deine Anbetung? Ja, und das wiederum, und das ist eben dann auch wieder die andere Seite, wo manche Christen ein bisschen blauäugig sind, die sagen ja, naja, solange ich ja Jesus anbete, ist ja alles in Ordnung, ich bete ja Jesus an. Das hätten damals die Christen im ersten Jahrhundert auch sagen können, ja, ich opfer halt dem Kaiser ein paar Räucherstäbchen, da bin ich mit dem Herzen gar nicht dabei und dann bete ich aber Jesus an. Und das haben manche auch so praktiziert. Und trotzdem eben Johannes warnt sie davor. Und er sagt ihnen ganz klar, das ist nicht der Weg. Kompromiss mit dem Geist des Antichristen kann niemals der Weg sein. Sondern hier müssen wir ganz, ganz klar sein. Weil der Kompromisse macht mit dem Geist des Antichristen, der kommt mit unter sein Gericht am Ende. Das ist das, was uns die Offenbarung lehrt. Alle, die zum Antichristen gehören, werden mit ihm in den feurigen Pfuhl geworfen. Also es ist sehr wichtig, nicht zu ihm zu gehören. Es ist auch sehr wichtig, mit ihm keine Verbindung einzugehen. Das heißt, es ist sehr wichtig, ihn eben nicht anzubeten. Ja, wenn Menschen im Dritten Reich sich mit dem Geist des Dritten Reiches identifiziert haben, Juden mitverfolgt haben oder drangsaliert haben oder ausgeliefert haben oder irgend so etwas, dann haben sie sich in dem Moment mit dem Geist des Antichristen identifiziert. Wenn sie Hitler die ewige Treue geschworen haben als Person, dann haben sie sich mit dem Geist des Antichristen identifiziert. Dann können sie tausendmal trotzdem sonntags in die Kirche gerannt sein und gesagt haben, oh, ich bete Gott an und Jesus allein oder sowas. Aber das funktioniert nicht. Dann haben sie eine andere Loyalität in ihr Leben gelegt. Es geht um die Loyalität. Verstehst du? Der Antichrist will die Loyalität, genauso wie Jesus die Loyalität will. Und die Loyalität, die Jesus will, ist eine absolute Loyalität. Amen, weil er hat nämlich gesagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Es geht um eine absolute Loyalität. Und genau das wiederum weiß der Teufel und deswegen hat er den Antichristen oder deswegen schiebt er den Antichristen vor, weil er genau diese Loyalität für sich will. Das heißt, es geht um dein Herz. Es geht um deine Loyalität. Es geht nicht um deinen Körper, um Chip oder Impfung oder irgendwas, sondern es geht um dein Herz. Amen, in diesem Zeitalter. Und für diesen Stand, dass Christen ihren Stand einnehmen angesichts dieses Kampfes mit dem antichristlichen Geist, der seit 2000 Jahren tobt und zum Ende hin immer heftiger wird, damit Christen ihren Stand einnehmen in diesem Kampf, deswegen hat Gott dem Apostel Johannes die Offenbarung gegeben. Und deswegen findest du in der Offenbarung historische Anklänge und du findest zeitgeschichtliche Anklänge, die die Christen damals identifizieren konnten und ermutigen konnten. Und du findest Anklänge für die Zukunft aus der damaligen Perspektive. Beispiel Luther und der Papst, Drittes Reich oder, und dann kommen wir zu unserer Zeit. Und das wird dann richtig spannend, wo ist die Kampflinie heute eigentlich in unserer Zeit? Verstehst du, das ist das für uns Entscheidende. Für uns ist nicht so sehr entscheidend, ob jetzt der Antichrist aus der Türkei kommt oder aus Syrien oder aus Deutschland oder von sonst woher. Das ist eine uninteressante Spekulation, sondern die entscheidende Frage für uns ist, wo ist die Kampfeslinie heute? Amen. Wo ist der falsche Prophet heute bereits in unserer Mitte mit seinem Geist, nicht als Person, aber mit seinem Geist bereits am Wirken, um dem Geist des Antichristen, der auch noch nicht als Person da ist, aber mit seinem Geist bereits da ist, um dem Antichrist unsere Seelen zuzuführen. Mit anderen Worten, um unsere unbedingte Loyalität von Jesus wegzunehmen und sie einem anderen Geist zu geben. Wo sind wir heute an dem Punkt, wo zum Beispiel im Raum ist, wenn du hier nicht mit diesem Geist gehst, dann bist du ausgeschlossen. Wenn du hier nicht, ich sage jetzt mal klar, die Lügen einer Mehrheit glaubst, dann gehörst du nicht mehr dazu. Da müssen wir uns entscheiden. Verstehst du? Und da muss sich die Christenheit entscheiden. Und das kannst du sehr deutlich sehen in dieser Zeit, worum es da geht. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, ich meine, das ist ja ganz aktuell, das haben sie jetzt in der Corona-Krise, während viele Christen sich nur damit beschäftigen, ob Corona vielleicht 666 ergibt als Zahlenspiel, haben sie ein Gesetz durchgeboxt im Deutschen Bundestag, das tatsächlich zum ersten Mal seit 75 Jahren, also seit dem Ende des Dritten Reiches in Deutschland tatsächlich die Axt an die Wurzel der Religionsfreiheit versucht zu legen und versucht, Christen in der Ausübung ihres Glaubens und ihrer Seelsorge und ihrem Predigen und so weiter einzuschränken. Und zwar in diesem einen Punkt, und das kommt, das hängt zusammen mit dieser sogenannten Gender-Ideologie. Diesen Geist halte ich tatsächlich für den gefährlichsten antichristlichen Geist momentan, für die gefährlichste Kampflinie momentan, für die Gemeinde, auch für die Loyalität der Gemeinde. Weil hier siehst du, an diesem Punkt siehst du tatsächlich, wie ganze Kirchen Kompromisse eingehen, nur um mit dem Zeitgeist zu gehen. Wie plötzlich Theologen aufstehen, ich meine, das war noch vor 30 Jahren undenkbar, aber wie plötzlich Theologen aufstehen und sagen zum Beispiel, ja, Homosexualität ist eine gute Spielart der Schöpfung Gottes. Gott hat die einen so geschaffen und Gott hat die anderen so geschaffen. Ich sage, das kommt direkt aus dem Mund des falschen Propheten. Und es kommt in den Kirchen und es kommt durch die Medien und wird seit 25 Jahren den Menschen über die Medien reingeschossen. Auf allen Kanälen wird ihnen gesagt, das ist gut, und wer das nicht gut findet, der ist nicht gut. Ja. Sie nennen, das Wort sagt voraus, sie nennen das Böse gut und sie nennen das Gute böse. Amen. Und sie sagen, diejenigen, die das nicht so sehen wie wir, die sind homophob, die hassen die Menschen und so weiter, was vollkommen absurd ist. Sondern es ist einfach eine ganz klare Sache. Die Bibel sagt einfach ganz klar, praktizierte, gelebte Homosexualität lässt sich nicht mit Jesus Christus als Person in unserem Herzen vereinbaren. Das passt nicht zusammen. Das gehört nicht zu uns. Das gehört nicht in die Gemeinde Jesu Christi hinein. Das heißt nicht, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht Menschen liebt, respektiert in ihrer Persönlichkeit, toleriert und alles, verstehst du? Die hier andere Sichten haben oder die auch anders leben, verstehst du? Darum geht's überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass die Gemeinde Jesu von Gott ihre Maßstäbe bekommen hat, und diese Maßstäbe sind unverrückbar. Das können wir nicht alle 30 Jahre ändern, nur weil der Welt irgendwas anderes einfällt. Verstehst du? Ich meine, wo kommen wir da hin? Die Bibel ist 2000 Jahre alt. Und nur weil 25 Jahre lang uns ein paar Medien irgendwas einreden wollen, können wir nicht plötzlich die Bibel über den Haufen werfen. Und das ist eine Linie, an der wir keinen Kompromiss machen können. Aber dieser Geist, und ich sage, es ist der Geist des Antichristen und der Geist des falschen Propheten, er möchte die Christen an den Punkt bringen, dass sie am Ende, ich meine, dieses Gesetz, das sie jetzt verabschieden, geht noch nicht ganz so weit, preist den Herrn, aber der Geist dahinter war schon auch in den ganzen Diskussionen über dieses Gesetz schon ganz offensichtlich. Es geht dahin, dass sie eigentlich Christen mundtot machen wollen an diesem Punkt und Christen eigentlich verbieten wollen, überhaupt noch zu predigen, dass Homosexualität Sünde ist. Verstehst du? Das ist das Ziel des Ganzen. Und jetzt nennen sie es Verbot von Konversionstherapien, aber nehmen damit bewusst schon mit hinein das Verbot, zum Beispiel für Jugendliche zu beten, mit dem Ziel, dass vielleicht homosexuelle Gefühle verändert werden und in Richtung heterosexueller Gefühle verändert werden. Schon das wird bei Jugendlichen ist es in diesem Gesetz bereits verboten. Ja. Und sogar für Eltern teilweise. Also sogar Eltern müssen da aufpassen in Zukunft. Wir werden da noch, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsche die Tauben, sagt das Wort Gottes. Es gibt da natürlich Wege. Und euch alle, die damit zu tun haben, auch Jugendarbeiter und Heilungsteam und so weiter, werden wir entsprechend instruieren, wenn das Gesetz genau analysiert ist, und werden dafür sorgen, dass auch nach wie vor gesetzeskonform Menschen frei werden können von homosexuellen Gefühlen, dass Menschen, die homosexuell empfinden, angenommen werden können, aber eben auch verändert werden können und gleichzeitig also entweder eben wirklich in heterosexuelle Gefühle verändert werden können oder auch glückliche Singles werden können, verstehst du? Das sind die Wege, die Gott zeigt, verstehst du? Und die wird er auch in Zukunft gehen. Aber dieses Gesetz zielt ganz klar darauf ab, dass diese Wege den Menschen abgeschnitten werden sollen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir keinen Kompromiss machen können. Verstehst du? Und natürlich tun wir alles, dass wir gesetzeskonform sind. Und ich bin mal gespannt, ob es auch noch findige Juristen gibt, die vielleicht doch noch das Bundesverfassungsgericht dazu bekommen, zu erkennen, dass dieses Gesetz von vorne bis hinten verfassungswidrig ist. Weil tatsächlich ist es so, dass unsere deutsche Verfassung, zum Glück das deutsche Grundgesetz, ist von einem nicht antichristlichen Geist inspiriert worden damals, sondern ist tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg von einem christlichen Geist inspiriert worden, der eben genau aus dem Erleben des Dritten Reichs heraus gesagt hat, nie wieder. Ja. Und dieses Gesetz, das Sie jetzt verabschiedet haben, geht gegen mehrere Grundrechte des Grundgesetzes. Nicht nur Religionsfreiheit, sondern auch Selbstbestimmungsrecht des Menschen und so weiter. Ich meine, es muss ja ein Mensch freigestellt sein, ob er, wenn er homosexuell ist, sich therapieren lässt oder nicht. Das muss ja ihm freigestellt sein. Das hat ja nicht der Staat zu entscheiden. Also das sind einfach Eingriffe in Grundrechte. Und man muss sehen, ob das Bundesverfassungsgericht die Weisheit hat, dem zu widerstehen. Aber der Geist dahinter ist ein massiver Druck, der versucht wird, einfach auf den Leib Christi auch auszuüben. Und das ist ein Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen. Und wo wir klar sagen müssen, hey, wir stehen zur Wahrheit in Liebe, verstehst du? Jetzt gibt's in Bremen hat dieser antichristliche Geist geschafft, einen Pfarrer, der die gesunde, richtige biblische Ansicht natürlich hat zum Thema Homosexualität. Aber die haben den so lang provoziert, die haben mit Kiss-Ins in den Gottesdiensten und mit Beschmierungen seines Gemeindegebäudes und mit Störungen des Gottesdienstes und so weiter, haben sie ihn so lang provoziert, bis er irgendwann mal in irgendeinem Seminar gesagt hat, dass Homosexuelle, beziehungsweise er hat gesprochen von Verbrechern, vom Christopher Street Day und so weiter und hat damit die gemeint, die sein Gebäude beschmiert haben, aber da haben sie ihm jetzt einen Strick gedreht und haben ihn jetzt wegen Volksverhetzung angeklagt. Ja. Und das sind solche Anklänge. Und natürlich, die Formulierungen, die er gebraucht hat, kommen natürlich aus der Provokation heraus, die kommen aus dem Ärger heraus und die sind natürlich nicht aus der Liebe und auch nicht aus dem Geist Gottes und ich würde mich nicht so ausdrücken. Das ist nicht die richtige Ausdrucksweise. Aber der Geist sucht ja nur nach Möglichkeiten. Und du siehst jetzt bereits, an diesem Fall siehst du schon, wie dünn das Eis geworden ist. Ja. Eine falsche Bemerkung hier oder eine falsche Bemerkung da und bumm, schnappen sie dich. Und die schauen ja nur danach, verstehst du? Genauso wie damals. Die Leute wurden beobachtet, ob sie dem Kaiser Opfer bringen oder nicht. Die wurden überwacht, ob sie es auch machen. Ja? So wie Daniel, der wurde auch überwacht, betet er weiter seinen Gott an. Ja? Damals die Leute beim Kaiserkult, die haben Beamte abgestellt, um die Christen zu überwachen. Opfern sie auch beim Altar. Und so gibt es Leute in unserem Land und die sind von diesem Geist tatsächlich inspiriert, die quasi die Freiheit der Christen, argwöhnisch belauern und schauen, wo sie irgendeinen Fallstrick finden können. Und preist den Herrn, das Buch der Offenbarung ist ein Ermutigungsbuch. Amen. Es ermutigt uns in aller Klarheit, weißt du, seid ohne falsch wie die Tauben und klug wie die Schlange. In aller Klugheit, in aller Weisheit, weißt du, man muss sich nicht dumm in Gefahr bringen, ja, wenn ich mich heute auf den Marktplatz stelle und über Homosexuelle schimpfe, verstehst du, dann habe ich schlechte Karten, ja. Dann schützt mich auch nicht Gott, weil es einfach Dummheit ist, verstehst? Und es ist auch nicht die Liebe, ja. Aber es muss nach wie vor ganz klar sein, wir predigen das Wort Gottes, wir predigen das, was die Bibel sagt, zu dem, was Menschen bewegt. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht ständig unser Thema, verstehst du? Homosexualität ist ja jetzt nicht ständig unser Thema. Aber wir stehen klar zur Wahrheit und wir glauben klar die Wahrheit und wir glauben, dass es Möglichkeiten gibt, für Menschen verändert zu werden. Wir glauben, dass Gebet Macht hat. Wir glauben, dass es Gottes Wille ist, dass Menschen frei leben, auch von dieser Prägung der Homosexualität. Das glauben wir einfach und dazu stehen wir auch. Halleluja. Und das dürfen wir auch zum Glück auch gesetzeskonform immer noch öffentlich sagen. Halleluja. Preis den Herrn. Und das tun wir auch. Amen. Halleluja. Und so ermutigt uns das Buch der Offenbarung, die Linien zu erkennen, verstehst du, wo der Feind kämpft. Ich glaube, das ist gerade eine wesentliche Front. Eine andere Front, die der Feind auch aufgemacht hat die letzten Jahre immer wieder und die aber noch nicht ganz auf diesem Punkt ist, wie es bei dem Gender-Thema ist, ist das ganze Thema Religionsvermischung, ja? Wo es darum geht, wir glauben alle an den gleichen Gott. Ja? wo Christen dazu gebracht werden sollen, okay, wir beten gemeinsam mit den Moslems, wir beten gemeinsam mit den Juden, wir beten gemeinsam mit den Buddhisten, wir beten alle zum gleichen Gott und wir sind ja alle eins in dem einen Gott, verstehst du? Wo teilweise schon Bestrebungen da sind, so eine Welteinheitsreligion zu schaffen. Manche nennen es Christlam, ja, eine Mischung aus Christentum und Islam, ja. Solche Dinge, verstehst du? Das sind genau die Dinge, wie der falsche Prophet arbeitet. Und eben nicht nur irgendwo in der Welt, sondern auch in den Kirchen, das ist es. Und genau das ist die Arbeit des falschen Propheten. Und genauso, weißt du, Hitler wäre niemals an die Macht gekommen, wenn nicht die großen Teile der großen Kirchen in Deutschland hinter ihm gestanden wären. Das muss man immer wieder ganz klar sagen. Die haben die Kompromisse gemacht. Die haben die Juden ausgeschlossen aus ihren Kirchen, aus ihren Reihen ausgeschlossen. Die haben Arierparagraphen für ihre Gemeinden eingeführt. Ja. Bis hin sogar, selbst der Bund Freier Pfingstgemeinden in Deutschland hat es eingeführt. Hat Juden ausgeschlossen aus ihrer Mitte. Ja. Also so stark war dieser Geist damals. Ja. Aber eben nicht alle. Es gab welche, die Widerstand geleistet haben. Nicht Widerstand, ich glaube nicht, dass es von Gottes Widerstand zu leisten mit der Waffe oder irgendwie mit Gewalt. Aber es gab Leute, die sich dem einfach entzogen haben. Und sie hatten während des Dritten Reiches nicht unbedingt immer eine einfache Zeit. Ja? Sondern sie brauchten viel Weisheit, ja? Klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ja? Aber es gab einige, eine ganze Reihe von ihnen, von denen die Offenbarung sagen würde, sie haben sich nicht befleckt, sie haben ihre Kleider nicht befleckt von diesem antichristlichen Geist, sondern sie haben sich gewaschen im Blut des Lammes. Und nach dem Krieg hat Gott sie sehr schnell benutzt, um Erweckung zu bewirken in Deutschland. Ja. Nimm als Beispiel die Marienschwestern zum Beispiel oder Paula Gassner, die Gründerin einer Freien Pfingstgemeinde in Stuttgart und so weiter. Das waren Leute, die einfach den Geist des Tieres erkannt hatten. Verstehst du? Und das müssen wir verstehen. Es geht um einen Geist. Es geht darum, im Geist zu unterscheiden. Es geht nicht darum, panische Angst vor irgendeinem Chip zu haben oder vor einer Impfung oder irgend sowas im Äußeren, sondern es geht darum, im Geist zu unterscheiden, wo will mich der Feind in Kompromisse mit einem antichristlichen Zeitgeist bringen. Weil der falsche Prophet arbeitet immer über den Zeitgeist. Es ist immer der Zeitgeist. Und damit sage ich nicht generell, dass jede Form des Zeitgeistes immer schlecht sein muss. Aber der falsche Prophet versucht, den Zeitgeist so zu beeinflussen, dass er möglichst dem Antichristen die Leute zuführt. Und dazu benutzt er die Medien und dazu benutzt er Kirchenvertreter, wenn er es kann. Und dazu benutzt er jeden einfach, der in der Gesellschaft irgendeine Stimme hat, versucht er zu benutzen und versucht er einzureihen und konform zu machen und zu sagen, und hier, wehe, du scherst hier aus. Und jetzt ist es an uns zu unterscheiden und wenn wir unterschieden haben, zu sagen, okay, hier gibt es keinen Kompromiss für mich. Amen. Hier gibt es keinen Kompromiss für uns als Christen. Verstehst du, es gibt eine Linie. Weißt du, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo sie sagen, so, wenn du den Leuten noch sagst, dass Homosexualität Sünde ist, dann musst du ins Gefängnis oder sonst irgendwas, weißt du, dann müssen wir in den Untergrund gehen. Verstehst du, ist so. Wir werden deswegen nicht die Wahrheit kompromittieren. Verstehst du? Es braucht Söhne und Töchter Gottes, die klar zur Wahrheit stehen. Oder wenn es darum geht, wenn du noch länger sagst, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn du das noch sagst und sagst, Allah ist nicht der Weg, Mohammed ist nicht der Prophet. Wenn du das noch wagst zu sagen, dann fühlen sich andere angegriffen. Das darfst du nicht tun. Verstehst du? Dann werden wir unseren Stand einnehmen. Amen. Und gleichzeitig werden wir jetzt, solange es noch nicht ganz auf diesem Punkt ist, unseren Stand einnehmen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Amen. Weil das ist das Gute. Wir leben eben nicht in der Zeit der großen Trübsal, wo du nichts machen kannst. Wir leben nicht in der Zeit der großen Trübsal, wo du keine Chance hast, den Antichristen wegzubeten oder wo du keine Chance hast. Egal, weißt du, für die Christen in der Trübsal ist egal, wie stark sie ihre Autorität dann noch wahrnehmen, der Antichrist wird kommen. Für uns aber gilt, wenn wir als Christen jetzt in Einheit und in Klarheit unseren Stand einnehmen, dann wird der Antichrist keine Chance haben und dann wird er auch nicht weitermachen können. Weißt du, je mehr Christen sie jetzt finden, ihren Stand einnehmen, schlimm sind die Christen, die so wachsweich sind, die so versuchen, allen irgendwie noch zu gefallen, so gerade noch mal da was hinwerfen. Ja, ich bin ja nicht ganz völlig auf der anderen Seite, verstehst du? Aber es gibt tatsächlich eine Linie. Gott zieht eine Linie im Sand. Damals war es der Kaiserkult, im Dritten Reich war es die Judenfrage. Frage. Heute ist es zum Beispiel die Genderfrage oder die Religionsvermischungsfrage. Es ist in jeder Zeit immer wieder ein bisschen eine andere Frage. Aber es gibt eine Linie im Sand, wo es darum geht, welchem Gott gebe ich wirklich Loyalität. Nicht welchen Gott bete ich mit meinen Lippen an, welchen Gott mache ich mit meinen Lippen groß, irgendwie in einer frommen Blase, sondern tatsächlich, welchem Gott gegenüber bin ich im Zweifelsfall, wenn es darauf ankommt, loyal. Ja. Ja, wenn sie dich fragen und sagen, wie siehst du dir das jetzt? Verstehst du? Man kann weise sein, man muss nicht immer über jedes Stöckchen springen, verstehst du? Wenn dich irgendein Medienvertreter fragt, was denkst du zum Thema Homosexualität, dann würde ich sagen, lesen Sie in der Bibel. Ja, ich muss ja, verstehst du, lesen Sie einfach in der Bibel. Was denken Sie zur Homo? Dann sage ich, ja gut, das ist eine politische Frage, das ist nicht mein Ressort. Verstehst du, man muss ja nicht dumm sein. Ja? Verstehst du, wir müssen schon uns klar sein, was ist unsere Aufgabe. Aber wir verkünden klar das Wort Gottes und wir praktizieren klar das Wort Gottes und wir leben nach dem Wort Gottes. Und das kann uns auch niemand nehmen. Und wir nehmen uns diese Freiheit raus. Und wenn wir als Christen diesen Stand einnehmen, in dieser Freiheit, weißt du, dann hat tatsächlich weder der falsche Prophet noch der Antichrist am Ende eine Chance bei uns. Amen. Und deswegen lasst uns einfach zum Schluss beten und wirklich unseren Stand einnehmen in Klarheit, in Entschiedenheit und lasst uns Gott bitten, wirklich um klare Unterscheidung der Geister, weißt du, der Linien im Geist. Weißt du, ich habe dir jetzt zwei Punkte genannt aus unserer heutigen Zeit. Das sind die großen Linien jetzt, wo es für das Christentum insgesamt drum geht. Es kann sein, weißt du, in deinem persönlichen Leben kann es um andere Dinge gehen. Es geht immer um die Frage der Loyalität. Schau, es kann zum Beispiel die Frage sein, das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber die Frage zum Beispiel, jemand bietet dir an und sagt, hey, komm, ich renoviere dir dein Haus, gibst mir einfach schwarz ein paar hundert Euro, kriegt ja niemand mit und so weiter. Ja, okay, was ist das? Gott, Jesus hat klar gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gottes ist. Wenn ich Jesus gegenüber loyal bin, dann kann ich nicht gleichzeitig Steuern hinterziehen zum Beispiel. Weil da sagt das Wort Gottes ganz klare Dinge dazu. Die Frage ist, wem gebe ich meine Loyalität? Da ist es die Frage, gebe ich meine Loyalität dem Geld, weil es mir einen Vorteil bringt? Lasse ich Fünfe gerade sein? Lüge ich vielleicht ein bisschen? Verdrehe ich es ein bisschen? Stelle ich es ein bisschen anders dar, damit es für mich besser aussieht? Verstehst du, das sind auch so Linien im Sand. Ja, wo jemand dir was anbietet, so attraktiv, machen Sie doch damit, dann haben Sie die Möglichkeit. Ja, aber wenn du dadurch unter einen anderen Geist kommst, dann ist es für dich keine Option. Verstehst du? Jemand bietet dir eine tolle Geschäftsidee an. Ja, du musst nur einen kleinen Kompromiss machen. Ja, du musst halt hier an dieser Stelle, musst du deine christlichen Maßstäbe einfach mal zur Seite legen. Ja? Verstehst du? Dann geht's genau auch um dasselbe. Dann geht's darum, welchem Geist diene ich? Dein Chef sagt zu dir, ja, also da erwarte ich von Ihnen, dass Sie lügen. Ja, ich will meinen Job nicht verlieren. Ja, aber welchem Geist willst du loyal sein? Verstehst du? Dann, jetzt merkst du, jetzt wird es noch persönlicher für dich, verstehst du, wo es darum geht, tatsächlich im Alltag auch Entscheidungen zu treffen. Welchem Geist gegenüber bin ich loyal? Wenn ich am Geist der Lüge loyal bin, dann werde ich nicht gleichzeitig Jesus loyal sein können. Ich kann natürlich nach wie vor sonntags hierher kommen und Gott preisen und loben und was weiß ich was, einen großen Zinnober machen, aber im Geist ist es in dem Moment schon nicht mehr sauber. Und somit ist in dem Moment der geistliche Kanal nicht mehr sauber. Ich kann sagen, ja, okay, ich mache nur einen kleinen Kompromiss, ach, ich liebe die Frau einfach so sehr und ich will sie einfach nicht verlieren. Also ziehe ich sie einfach mal ins Bett, ich bin zwar noch nicht mit ihr verheiratet und so weiter, ich ziehe sie einfach ins Bett, weil ich möchte sie einfach so sicher haben, unbedingt, und Gott weiß es schon, Gott versteht es schon und wir wollen ja eh irgendwann heiraten und so weiter und so fort. Ja, ein kleiner Kompromiss. Verstehst? Und die Offenbarung ist tatsächlich auch deswegen so ein scharfes Buch. Es ist ja ein scharfes Buch eigentlich. Ja? Und das eben von Anfang an. Offenbarung 1 bis 3 geht's los. Die Gemeinden werden ermutigt, klar zu sein. Ja, da geht's um Geister von Isabel zum Beispiel, denen sie keinen Raum geben sollen. Da geht's um Kompromisse, da geht's um Lauheit, um all diese Dinge geht's. Und es ist kein Zufall, dass das Offenbarung 1 bis 3 sind und dann kommen diese ganzen Ereignisse mit dem Antichristen. Weil natürlich diejenigen, die lau sind, weißt du, die sind leichte Beute für den Antichristen. Diejenigen, die jetzt schon im Kleinen Kompromisse machen, die werden eines Tages, wenn es um die große Entscheidung geht, auch kein Problem haben, Kompromisse zu machen. Verstehst du? Aber die, die jetzt klarstehen in ihren Punkten, in ihren Alltagspunkten klarstehen, einen klaren Stand einnehmen und sagen, jawohl, hier mache ich keinen Kompromiss, keine andere Loyalität außer Jesus Christus und sein Geist. Also Jesus ist nicht nur ein Wort, ist nicht nur ein Name, sondern es ist eine Person, es ist ein Geist, es ist er selber und ihm selber gegenüber müssen wir loyal sein, sonst können wir viel im Namen Jesus sprechen, wir werden keine Autorität haben. Du kannst den Namen Jesus gebrauchen hier und du kannst ihn gebrauchen da. Aber wenn du ihm nicht als Person loyal bist in dem, was er gesagt hat, in dem, was sein Wort sagt, dann hast du auch nicht die Autorität, seinen Namen zu gebrauchen, wenn es darauf ankommt. Und deswegen ist es tatsächlich die Offenbarung eine Botschaft, die die Christen tatsächlich in eine Schärfe, in eine Klarheit, in eine Unterscheidung, in eine Reinheit und damit dann aber auch in eine Herrlichkeit führt, wie nie zuvor. Amen. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass in der Offenbarung zwischendurch immer wieder diese herrliche Gemeinde gesehen wird. Ja, Offenbarung 7 zum Beispiel, wie sie vor dem Thron stehen. Ich habe es, glaube ich, am Dienstag, am Ende vom Lobpreis, habe ich es vorgelesen, wo sie vor dem Thron stehen und Gott anbeten. Ja, die ihre Kleider nicht befleckt haben, heißt es da. Ja, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut in das Lamm. Das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Halleluja. Möchtest du zu diesen gehören? Amen. Komm, dann lass uns mal zusammen aufstehen. Lass uns einfach zusammen beten. Halleluja. Jesus, wir danken dir, Herr, für dein Wort, Herr. Wir danken dir für die Botschaft der Offenbarung. Wir danken dir für dieses prophetische Buch, Herr. Herr, das auf so vielen Ebenen über Jahrhunderte, ja, jetzt schon Jahrtausende zu den Menschenherzen gesprochen hat. Und es sowohl im ersten Jahrhundert nach Christus als auch in allen Jahrhunderten seither immer wieder Christen dazu ermutigt hat, ihren Stand einzunehmen, klar zu bleiben, auch angesichts der antichristlichen Tendenzen ihrer jeweiligen Zeit, Herr. Und dieses Buch hast du uns gegeben, um auch heute in dieser Zeit klar zu stehen und unseren Stand klar einzunehmen, Herr, in Liebe, Herr, in Freude, in Freiheit, aber gleichzeitig in Klarheit und Entschiedenheit mit ganzem Herzen zu sagen, keine Kompromisse mit irgendeinem Geist der Lüge, keine Kompromisse mit dem falschen Propheten und keine Kompromisse mit dem Geist des Antichristen, keine Kompromisse mit den Lügen unserer Zeit, sondern wir sind hier als die Gemeinde Jesu Christi, als die Söhne der Herrlichkeit, die Gemeinde Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, wie es im Timotheus heißt. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und wenn dieser Pfeiler und diese Grundfeste der Wahrheit nicht mehr zur Wahrheit stehen würde, dann gäbe es keine Wahrheit mehr in dieser Welt, Herr. Aber Herr, zu allen Zeiten, die ganzen letzten 2000 Jahre hindurch, hast du in jeder Generation dir Söhne und Töchter Gottes behalten und zugerüstet und dir zugerichtet sozusagen, die diesen Stand eingenommen haben, Herr. Sie haben ihn eingenommen im stalinistischen Russland, genauso wie sie ihn eingenommen haben unter der Herrschaft der Nazis, Herr. Sie haben ihn eingenommen, Herr, unter der Herrschaft von Domitian, damals zur Zeit von Johannes. Sie haben ihn eingenommen unter der Zeit von Hadrian und Diokletian und sie haben ihn eingenommen zur Zeit des Papsttums im 16. Jahrhundert, Herr. Du hast zu jeder Zeit hast du eine Wolke von Zeugen gehabt, Herr, die ihren Stand klar eingenommen haben und die deswegen bis heute verhindert haben, dass tatsächlich der Antichrist übernehmen konnte, Herr. Und Herr, wir wollen genau zu dieser Brautgemeinde, zu dieser herrlichen Gemeinde, zu dieser Gemeinde, der du die Autorität geben kannst und anvertrauen kannst, genau zu dieser Gemeinde wollen wir gehören in dieser Zeit, Herr. Und du hast uns dazu bestimmt, Herr, und du hast uns dazu auserwählt, Herr. Und Herr, wir bitten dich um den Geist der Gnade, Herr, über jeden Einzelnen von uns, Herr. Wir beten um diesen Geist der Unterscheidung, Herr. Herr, es ist allein die Nähe zu dir, die uns klar unterscheiden lassen wird. Im Entscheidungsprozess. entscheidenden Fall. Halleluja. Es ist nicht irgendwie, dass wir uns beschäftigen mit allem Möglichen im Internet und alle möglichen Dinge analysieren im Natürlichen. Herr, was uns im Endeffekt bewahren wird, nicht das Zeichen des Tieres anzunehmen, sondern es ist allein die Nähe zu dir, Jesus. Es ist allein die Gemeinschaft mit dir, Herr. Es ist die Gemeinschaft mit dir und damit auch die Gemeinschaft mit deinem Wort, Herr. Denn dich kann man nicht trennen von deinem Wort, Herr. Und wenn wir eins sind mit dir, dann sind wir auch eins mit deinem Wort. Und dann können wir nicht gegen dein Wort handeln, Herr. Und dann können wir keine Kompromisse machen mit deinem Wort. Auch wenn vielleicht die Welt sagt, oh, es wäre doch so viel einfacher, wenn du da einen Kompromiss machen würdest. Oder da einen Kompromiss machen würdest. Oder sagen würdest, na, das ist doch schon auch ganz okay. Oder da kannst du doch auch mitmachen. Nein, wir sagen, wir sind dir gegenüber loyal, Herr. Wir sind deinem Wort loyal. Wir haben uns entschieden. Wir haben unseren Pflock gesteckt und wir haben die Linie im Sand gezogen. Und wir haben gesagt, diese Linie übertreten wir nicht. Halleluja. Wir haben keinerlei Loyalität für den antichristlichen Geist, keinerlei Loyalität für den falschen Propheten und wir haben alle Loyalität für dich, Jesus. Halleluja. Und wir loben und wir preisen dich, Herr, unseren Herrn und unseren König, Herr, der die Macht hat, uns in aller Herrlichkeit darzustellen, Herr, der die Macht hat, uns durch jede Bedrängnis durchzubringen, die es auch in dieser Zeit schon gibt, durch jede Verfolgung, durch jede Ablehnung, was auch immer, durch jede Verleumdung, durch jede Pressekampagne oder was auch immer dem Teufel einfallen mag, Herr. Du hast uns dazu bestimmt, siegreich unser Haupt zu erheben und in Herrlichkeit zu stehen und in Herrlichkeit zu gehen, Herr. Halleluja. Und wir preisen dich dafür, Herr. Wir preisen dich, dass in jedem Einzelnen jetzt heute Abend durch deinen Geist, Heiliger Geist, wirklich ganz neu diese Entschiedenheit entzündet wird. Herr, nicht Angst. Ja, wir fürchten uns nicht vor dem Antichristen. Weißt du, entschlage dich der Angst, sagt das Wort. Halleluja. Wir fürchten uns nicht vor dem, was er tun kann. Ach, ist doch lächerlich. Schau mal. Ich meine, wirklich, momentan musst du sowieso sagen, was wir in Deutschland momentan haben. Ja, du kannst vielleicht ein paar berufliche Nachteile haben. Du kannst vielleicht ein bisschen verleumdet werden. Du kannst vielleicht ein bisschen abgelehnt werden. Du kannst vielleicht in der Presse durch den Kakao gezogen werden. Du kannst vielleicht, dein Ruf kann versucht werden zu morden und so weiter. Das kann alles passieren. Aber im Vergleich zu dem, was damals den Christen passieren konnte, zur Zeit von Johannes, ist es immer noch ein Klacks. Ja? Also, wenn wir uns darüber schon beklagen, weißt du, was passiert dann erst, wenn es noch ein bisschen heißer wird. Halleluja. Also, weißt du, wenn sie sich damals schon nicht gefürchtet haben, dann müssen wir uns heute auch nicht fürchten. Wenn Johannes damals die Christen ermutigt hat, gesagt hat, hey, fürchtet euch nicht, erhebt eure Häupter. Jesus hat gesagt, erhebt eure Häupter und seht, denn eure Erlösung ist nahe. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns bestimmt hast, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Herr, und danke, dass du uns dazu bestimmt hast, das Reich des Antichristen in Schach zu halten. Herr, und wir sagen auch jetzt heute Abend nochmal ganz speziell auch als Christen hier in Deutschland und auch in Österreich und in der Schweiz und wo auch immer Christen zuschauen und herkommen. Wir sagen, wir nehmen unseren Stand ein in unseren Nationen, Herr. Halleluja. Wir nehmen unseren Stand ein. Und wir sagen auch wenn der Teufel es geschafft hat, da jetzt so ein, hier in Deutschland zumindest, so ein irres Gesetz zu verabschieden, Herr, dann sagen wir trotzdem, er hat das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Halleluja. Da, wo er einen scheinbaren Sieg errungen hat, sagen wir, er wird es am Ende umso mehr bereuen. Halleluja. Und es wird umso mehr auf ihn zurückfallen. In dem Namen Jesus, Herr. Weil du hast gesagt in deinem Wort, denen, die dich lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, Herr. Und wir wissen, wie es ausgeht. Halleluja. Am Ende gewinnen wir. Halleluja. Am Ende gewinnst du. Am Ende hast du den Sieg, am Ende hat die Wahrheit den Sieg und am Ende wird die ganze Welt sehen, was die Wahrheit ist und was die Lüge ist. Halleluja. Und es wird sichtbar werden, welche auf deiner Seite stehen und welche nicht auf deiner Seite stehen, Herr. Und Vater, wir danken dir, Herr, dass du dein Leib segnest, auch Herr, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Herr, in der ganzen westlichen Welt, wo sie angegriffen sind, vielleicht Kompromisse zu machen. Auch jeder Einzelne persönlich, auch heute Abend hier, jeder Glory-Life-Schüler, wo er vielleicht jetzt nicht mit diesem Gender-Sache oder mit dem Chrislam oder so zu tun hat, aber vielleicht an anderen Punkten wirklich ein Druck auf ihn ausgeübt wird, vielleicht einen Kompromiss zu machen mit deinem Wort, einen Kompromiss zu machen mit der Wahrheit, einen Kompromiss zu machen mit der Reinheit. Ja, das sagen wir jetzt heute Abend, überführ du jeden Einzelnen, Herr, mach jedem Einzelnen deutlich, wo seine persönliche Kampflinie gerade jetzt ist, um die Loyalität auch nicht einen Fußbreit dem antichristlichen Geist zu geben, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt mit deiner Befreiung kommst, mit deiner Freisetzung, mit deiner Klarheit, mit deiner Unterscheidung, Herr. Danke, Vater, für Reinigung, die jetzt geschieht, Herr. Danke für Reinigung überall bei sämtlichen Glory Life Schülern, Herr, wo Reinigung notwendig ist. Danke, dass jetzt Reinigung kommt. Danke, dass Lösung kommt, Herr. Danke, dass Trennung kommt, Herr, von antichristlichen Inspirationen, Geistern, Versuchungen, was auch immer es sein mag. Danke für Klarheit, die jetzt einfach bei jedem Einzelnen Raum gewinnt, Herr. Halleluja. Klarheit und Entschiedenheit, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir, wenn wir einfach an bestimmten Punkten unseres Lebens die richtigen Entscheidungen treffen, Herr, dann gewinnen wir so, so viel mehr, als wir jemals vorher Angst hatten zu verlieren, Herr. Halleluja. Wir gewinnen deine Liebe, wir gewinnen deine Gunst, wir gewinnen dein übernatürliches Leben in unserem Leben, Herr. Wir gewinnen einfach die Tatsache, dass du mit uns bist und dass du für uns bist. Und wenn du für uns bist, wer kann dann gegen uns sein? Wovor sollten wir uns dann noch fürchten? Halleluja. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mit denen bist, die aufrecht stehen, mit denen bist, die klar stehen, mit denen bist, die ihren Stand einnehmen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Dass es da keine Ausnahme gibt, Herr. Halleluja. Sondern du bist mit jedem Einzelnen, der jetzt in dieser Zeit klar lebt und klar seinen Stand einnimmt, Herr. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir stellen auch jeden Einzelnen unter den Schutz deines Blutes, Herr, unter den Schutz deiner Gnade, unsere Gedanken und unsere Sinne. Wir stellen sie unter den Schutz Jesu Christi. Wir nehmen jeden Gedanken heute Abend hier unter den Gehorsam gegen Christus in dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, dass du jeden Einzelnen hier zurüstest, wirklich als einen reinen, sauberen Kanal in dieser Zeit, der wirklich leuchtet wie die Himmelslichter, so heißt es im Wort Gottes, dass wir leuchten sollen wie die Himmelslichter in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, so heißt es. Ja, das Geschlecht ist verdreht. Manchmal regen Christen sich auf und sagen, mei, die Welt heute ist so verdreht wie nie zuvor. Aber weißt du, das ist auch manchmal eine Täuschung. Die Welt war schon immer ein Stück weit verdreht. Es gibt Zeiten, wo es ein bisschen stärker wird und dann gibt es wieder Zeiten, wo wieder ein bisschen zurückgedrängt wird, mehr der Antichrist. Aber weißt du, frag die damaligen Christen zur Zeit von Johannes, die wussten, was ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht ist. Halleluja. Also es ist kein Grund, sich aufzuregen. Es ist auch kein Grund, irgendwie ängstlich zu werden oder ärgerlich zu werden oder sonst was. Sondern es ist aller Grund, unsere Häupter zu erheben und zu sagen, danke Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Es ist die Zeit deiner Herrlichkeit. Es ist die Zeit der Gnade. Es ist die Zeit, in der die Ernte eingebracht wird. Es ist die Zeit, in der dein Reich befördert wird. Es ist die Zeit, wo unser Blick sich nicht auf den Teufel richten braucht, sondern es ist die Zeit, wo unser Blick sich auf dich richtet, weil du bist unsere Unterscheidung, du bist unsere Klarheit und du bist unser Leiter und du bist unser Führer und dir folgen wir und dir allein sind wir loyal, Herr, und du führst uns sicher zum Ziel. In Jesu Namen. Und ich vertraue dir auch, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen, der jetzt meine Stimme hört, jeden einzelnen Glory-Life-Schüler wirklich sicher zum Ziel bringst, Herr. Und dass wir jeden Einzelnen eines Tages in der himmlischen Herrlichkeit wiedersehen. Und wenn wir die Entrückung noch erleben, dass wir jeden Einzelnen bei der Entrückung mitfliegen sehen, Herr. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, ich möchte dich mitfliegen sehen. Amen. Möchte ich mitfliegen sehen. Halleluja. Ich möchte gucken. Oh, da ist die Valerie, die fliegt auch. Halleluja. Oh, da ist die Wilma, die fliegt auch. Preist den Herrn. Oh, da ist der Eckhard, der fliegt auch. Halleluja. Amen. Das wollen wir sehen. Seid ihr dazu bereit? Halleluja. Ja, Amen. Ich weiß, ihr seid entschieden. Gebt mir Jesus die Ehre. Er hilft uns. Halleluja. Und er ist so gut. Preist den Herrn. Halleluja. So gut. Das nächste Mal werde ich dann noch ein bisschen was sagen zum Thema die Zahl des Tieres. Das ist ja auch immer interessant. Was ist die Zahl des Tieres? Halleluja. Und einige weitere Dinge noch zum zweiten Teil der Trübsal. Und dann geht es dann auch schon gleich zum tausendjährigen Reich und dann zum himmlischen Jerusalem. Preist den Herrn.